Dunja hob den Revolver und blickte Svidrigailow mit funkelnden Augen an. Totenblass, mit kreidebleichen, bebenden Lippen und wartete entschlossen auf die erste Bewegung, die er machen würde. Noch nie hatte er sie so schön gesehen. Das Feuer, das in ihren dunklen Augen in dem Augenblick aufblitzte, als sie den Revolver hob, schien ihn zu verbrennen und sein Herz zog sich schmerzhaft zusammen. Er tat einen Schritt und ein Schuss fiel. Die Kugel streifte sein Haar und schlug in die Wand hinter ihm. Er blieb stehen und lachte leise. Die Wespe hat gestochen. Direkt auf den Kopf gezielt. Was ist das? Blut? Er zog sein Taschentuch hervor, um das Blut abzuwischen, das in einem feinen Rinnsal an seiner rechten Schläfe herunterrann. Wahrscheinlich hatte die Kugel die Schädelhaut geritzt. Dunja ließ den Revolver sinken und sah Svidrigailow nicht etwa erschrocken, sondern nur maßlos verwundert an. Es war, als begriffe sie selbst nicht, was sie getan hatte und was vorgefallen war. »Nun, es ging vorbei. Schießen Sie noch einmal. Ich warte«, sagte Svidrigailow leise, immer noch lächelnd, aber es war etwas düster Finsteres in diesem Lächeln. »Sonst packe ich Sie, ehe Sie den Hahn noch einmal spannen.« Dunetschka fuhr zusammen, spannte schnell den Hahn und hob wieder den Revolver. »Lassen Sie mich«, sagte sie auf einmal in Verzweiflung. »Ich schwöre Ihnen, ich werde von Neuem schießen. Ich werde Sie töten.« »Ja, nun, auf drei Schritte ist's ja unmöglich, nicht zu treffen.« »Und wenn Sie mich nicht treffen, dann...« Seine Augen blitzten auf und er trat noch zwei Schritte näher. Dunetschka drückte ab. Die Waffe versagte. »Sie haben nicht richtig geladen. Macht nichts. Sie haben noch einen Schuss. Bringen Sie es in Ordnung. Ich warte.« Er stand zwei Schritte vor ihr, wartete und sah sie voll wilder Entschlossenheit an, mit einem leidenschaftlich glühenden, beklemmenden Blick. Dunja begriff, dass er eher sterben, als von ihr ablassen würde. »Und sicher werde ich ihn jetzt töten, auf zwei Schritt Entfernung.« Plötzlich aber schleuderte sie den Revolver fort. »Weggeworfen?« fragte Svidrigailow verwundert und holte tief Atem. Etwas hatte wie mit einem Schlag sein Herz von einem Druck befreit, und vielleicht war es nicht nur die Last der Todesangst. Es war die Erlösung von einem anderen, weit leidvolleren und grausameren dunklen Gefühl, das in seiner ganzen Wucht zu definieren er nicht vermocht hätte.